dem Wagen. Im Trainingsanzug von Versace, 15 Mille Bares in meiner Tasche, I get money. Kette funkelt, Diamanten auf der Rolli wären gar nicht mal so schlecht. Und deshalb geben wir weiter Gas, nonstop im Studio kicken Parts. Und tu's nächte lang wach, mal hier, mal da, mal in deiner Stadt. Sie will mich treffen, doch ich sag, ah, Baby, tut mir leid, dass ich heute nicht kann. Ey. Zu viel um die Ohren, mache mir erst mein Glas. Ey. Alles läuft, wir haben Schnürchen, die fragt nicht. Köpfe Bellies, Köpfe Dommies auf der Party. Denn wir kommen, reißen ab, kassieren die Gage. Besser ruft die Cops, denn ich komm mit Lucio und mit Kali. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir ballen durch die City, guck, wir leben bei Nacht. Vollgas, von dem Mios durch Spaß. Volle Flaschen, guck, wir leben wie Stars. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir ballen durch die City, guck, wir leben bei Nacht. Vollgas, von dem Mios durch Spaß. Volle Flaschen, guck, wir leben wie Stars. Designer, früh so vom Freitag. Flex so Boss wie keiner. Scheiß drauf, was die Zeit sagt. Mein Schwarz, Benzer, Daimler. Live fast, ja. Bon Chance, viel Money, flieg nach Thailand. Leben wie Stars, guck, jetzt läuft Armband, Jubiläe. Und du hast auch deine bösen Blicke, tun nicht weh. Nero, du siehst mich auf Television. Spät in den Clubs mit der Dom Perignon. Dom, bin zum Brettern geboren. Vor mich hat das Leben geformt. Yeah, ich komm mit Ozzy, Memo und Kalim. Schizophren, Kopf kaputt, trinken viel. Doch bleiben stramm auf dem Weg Richtung Ziel. 5, 7, 9, Aslan, Loco eskaliert. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir ballen durch die City, guck, wir leben bei Nacht. Vollgas, von dem Mios durch Spaß. Volle Flaschen, guck, wir leben wie Stars. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir ballen durch die City, guck, wir leben bei Nacht. Vollgas, von dem Mios durch Spaß. Volle Flaschen, guck, wir leben wie Stars. Ich behandel meine Kiste wie ein Fisher Price. Saint Laurent in meinem Nacken und kein Philipp Plein. FSM ist bei Major und die Tinte trocken. 10 Karis im Hotel, träum von Flitterwochen. Big Baby, blauer Porsche wie ne Bombe. Hält mich warm wie ne North Face. Ganz egal, wie viel Pada bleibt dem Kodex treu. FSN, Loco Squad bis nach 069. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir ballen durch die City, guck, wir leben bei Nacht. Vollgas, von dem Mios durch Spaß. Volle Flaschen, guck, wir leben wie Stars. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir ballen durch die City, guck, wir leben bei Nacht.